Die koreanische Filmschau zum Tag des leuchtenden Sterns Geburtstag von Genossen Kim Jong-il fand am 7. Februar im Filmtheater Daedongmun statt. Dazu wurden die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisation in der DVJK und die Botschaftsmitglieder eingeladen. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Kunstschaffenden und Künstler des Bereiches Filmkunst waren daran beteiligt. Die Teilnehmer sahen sich den koreanischen Dokumentarfilm »Das gedeihende Pyongyang« an.